Man muss die damaligen Versammlungen miterlebt haben, um zu verstehen, was es für mich selbst bedeutete, als ich mich zum ersten Male, umringt von einer Handvoll Freunde, in einer Versammlung im Löwenbräukeller zu München gegen diesen Wahnsinn zur Wehr setzte. Es waren Kriegskameraden, die mir damals Beistand leisteten, und man kann sich vielleicht in unser Gefühl hineinversetzen, wenn eine vernunftlos gewordene Masse gegen uns brüllte und uns niederzuschlagen drohte, die während der Zeit, da wir das Vaterland verteidigt hatten, zum weitaus größten Teil als Deserteure und Drückeberger sich in Etappen oder in der Heimat herumgetrieben hatte. Für mich freilich hatten diese Auftritte das Glück, dass sich die Schar meiner Getreuen erst recht mit mir verbunden fühlte und bald auf Leben und Tod auf mich eingeschworen war. Diese Kämpfe, die sich immer wiederholten und durch das ganze Jahr 1919 hinzogen, schienen sich gleich zu Beginn des Jahr 1920 noch zu verstärken. Es gab Versammlungen, ich erinnere mich besonders an eine im Wagnersaal an der Sonnenstraße in München, in denen meine unterdessen größer gewordene Gruppe schwerste Kämpfe zu bestehen hatte, die nicht selten damit endeten, dass man Dutzende meiner Anhänger misshandelte, niederschlug, mit Füßen trat, um sie endlich mehr Leichnamen als Lebenden gleich aus den Sälen zu werfen. Der Kampf, den ich erst als Einzelperson, nur unterstützt von meinen Kriegsgefährten, aufgenommen hatte, wurde nun als eine, ich möchte fast sagen, heilige Aufgabe von der jungen Bewegung weitergeführt. Es ist noch heute mein Stolz, sagen zu können, dass wir damals, fast ausschließlich angewiesen auf unsere bayerischen Anhänger, dennoch dieser Mischung von Dummheit und Verrat langsam aber sicher das Ende bereitet haben. Ich sage Dummheit und Verrat deshalb, weil ich bei aller Überzeugung von der an sich wirklich gutmütig dummen Masse der Mitläufer den Organisatoren und Anstiftern solche Einfalt nicht zugute rechnen kann. Ich hielt sie und halte sie auch heute noch für von Frankreich besoldete und bezahlte Verräter. In einem Falle, im Falle Dorten, hat ja unterdessen die Geschichte bereits ihr Urteil gesprochen. Was die Sache damals besonders gefährlich werden ließ, war die Geschicklichkeit, mit der man die wahren Tendenzen zu verhüllen verstand, indem man föderalistische Absichten als die einzige Veranlassung zu diesem Treiben in den Vordergrund schob. Dass die Schürung vom Preußenhass mit Föderalismus nichts zu tun hat, liegt allerdings auf der Hand. Merkwürdig berührt auch eine föderative Tätigkeit, die es versucht, einen anderen Bundesstaat aufzulösen oder aufzuteilen. Denn ein ehrlicher Föderalist, bei dem die Zitierung des Bismarckschen Reichsgedankens keine verlogene Phrase darstellt, dürfte nicht im selben Atemzug den von Bismarck geschaffenen oder doch vollendeten preußischen Staat Teile abzutrennen wünschen oder sogar solche Separationsbestrebungen öffentlich unterstützen. Wie würde man in München geschrien haben, wenn eine konservative preußische Partei die Loslösung Frankens von Bayern begünstigt oder gar in öffentlicher Aktion verlangt und gefördert hätte? Leid tun konnten einem bei all dem wirklich nur die ehrlich föderalistisch gesinnten Naturen, die dieses verruchte Gaunerspiel nicht durchschaut hatten, denn sie waren in erster Linie die Betrogenen. Indem der föderative Gedanke solcher Art belastet wurde, schaufelten ihm seine eigenen Anhänger das Grab. Man kann keine föderalistische Gestaltung des Reiches propagieren, wenn man das wesentlichste Glied eines solchen Staatsbaues, nämlich Preußen selbst, heruntersetzt, beschimpft und beschmutzt, kurz als Bundesstaat, wenn möglich, unmöglich macht. Es war dies umso unglaublicher, als sich dabei der Kampf dieser sogenannten Föderalisten gerade gegen das Preußen wendete, das am wenigsten mit der Novemberdemokratie in Verbindung gebracht werden kann. Denn nicht gegen die Väter der Weimarer Verfassung, die übrigens selbst zum größten Teil Süddeutsche oder Juden waren, richteten sich die Schmähungen und Angriffe dieser sogenannten Föderalisten, sondern gegen die Vertreter des alten konservativen Preußens, also die Antipoden der Weimarer Verfassung. Dass man sich dabei besonders hütete, den Juden anzutasten, darf nicht Wunder nehmen, liefert aber vielleicht den Schlüssel zur Lösung des ganzen Rätsels. So wie vor der Revolution der Jude die Aufmerksamkeit von seinen Kriegsgesellschaften oder besser von sich selbst abzulenken verstand und die Masse, besonders des bayerischen Volkes, gegen Preußen umzustellen wusste, So musste er nach der Revolution auch den neuen und nun 10-mal größeren Raubzug irgendwie decken. Und wieder gelang es ihnen in diesem Falle, die sogenannten nationalen Elemente Deutschlands gegeneinander zu hetzen. Konservativ eingestellte Bayern gegen ebenso konservativ denkende Preußen. Und wieder betrieb er es in gerissenster Weise, indem er allein die Geschichte des Reiches an seinen Fäden hielt, so grobe und so taktlose Übergriffe provozierte, dass das Blut der jeweils Betroffenen dadurch immer aufs Neue in Wallung geraten musste. Nie aber gegen den Juden, sondern immer gegen den deutschen Bruder. Nicht das Berlin von 4 Millionen emsig arbeitenden, fleißigen, schaffenden Menschen sah der Bayer, sondern das faule, zersetzte Berlin des übelsten Westens. Und nicht gegen diesen Westen kehrte sich sein Hass, sondern gegen die preußische Stadt. Es war wirklich oft zum Verzweifeln. Diese Geschicklichkeit des Juden, die öffentliche Aufmerksamkeit von sich abzulenken und anderweitig zu beschäftigen, kann man auch heute wieder studieren. Im Jahre 1918 konnte von einem planmäßigen Antisemitismus gar keine Rede sein. Noch erinnere ich mich der Schwierigkeiten, auf die man stieß, so wie man nur das Wort Jude in den Mund nahm. Man wurde entweder dumm angeglotzt oder man erlebte heftigsten Widerstand. Unsere ersten Versuche, der Öffentlichkeit den wahren Feind zu zeigen, schienen damals fast aussichtslos zu sein. Und nur ganz langsam begannen sich die Dinge zum Besseren zu wenden. So verfehlt der Schutz- und Trutzbund in seiner organisatorischen Anlage war, so groß war nichtsdestoweniger sein Verdienst, die Judenfrage als solche wieder aufgerollt zu haben. Jedenfalls begann im Winter 1918-1919 so etwas wie Antisemitismus langsam Wurzel zu fassen. Später hat dann allerdings die nationalsozialistische Bewegung die Judenfrage ganz anders vorwärts getrieben. Sie hat es vor allem fertiggebracht, dieses Problem aus dem eng begrenzten Kreise oberer und kleinbürgerlicher Schichten herauszuheben und zum treibenden Motiv einer großen Volksbewegung umzuwandeln. Kaum aber, dass es gelungen war, dem deutschen Volk in dieser Frage den großen einigenden Kampfgedanken zu schenken, als der Jude auch schon zur Gegenwehr schritt. Er griff zu seinem alten Mittel. Mit fabelhafter Schnelligkeit hat er in die völkische Bewegung selbst die Brandfackel des Zankes hineingeworfen und den Zwiespalt gesät. Am Aufwerfen der ultramontanen Frage und in der daraus erwachsenen gegenseitigen Bekämpfung von Katholizismus und Protestantismus, stark wie die Verhältnisse nun einmal lagen, die einzige Möglichkeit, die öffentliche Aufmerksamkeit mit anderen Problemen zu beschäftigen, um den konzentrierten Ansturm vom Judentum abzuhalten. Wie die Männer, die gerade diese Frage in unser Volk hineinschleuderten, sich an ihm versündigten, das können sie niemals wieder gutmachen. Der Jude hat jedenfalls das gewollte Ziel erreicht. Katholiken und Protestanten führen miteinander einen fröhlichen Krieg und der Todfeind der arischen Menschheit und des gesamten Christentums lacht sich ins Fäustchen.